Sören Malte ist jetzt 34, studiert Geschichte und Philosophie in Leipzig. 16. Semester und man merkt, er hat's nicht eilig. Auf keinen, seine Freunde auch nicht, keinem ist es peinlich. Sören Malte ist ein wirklich feister, heißer Lauch. 49 Kilo, doch so leicht gibt er nicht auf. Nächstes Jahr will er endlich die 50 knacken. Rechnet mit Wachstumszuwachs vom intensiven Früchte-Müsli-Naschen. Sören Malte musste nie was opfern, aber macht doch SpongeBob nur, weil jetzt ein gelber Anorak ein Loch hat. Keiner glaubt ihm, dass er einmal eine Freundin hatte. Vielleicht liegt's an der Frodo-Beutlin-Masche. Jetzt ist er gefrustet, die Nudel ist geschrumpft. Nach dem Rubbeln ist sie klein, blau und rot wie Papa Schlumpf. Ich weiß, ihr seid nicht dumm und vielleicht habt ihr's ja geahnt. Sören Malte 34 von der Antifa. Sie sind mehr, mehr, mehr, weil die Mehrheit sich nicht wehrt. Sie sind mehr, mehr, mehr, denn die Mehrheit ist gesperrt. Sie sind mehr, mehr, mehr, mehr, mehrfach geschädigt. Sie wären gerne schwarz, doch das geht nicht, das geht nicht. Sie sind mehr, mehr, mehr, weil die Mehrheit sich nicht wehrt. Sie sind mehr, mehr, mehr, denn die Mehrheit ist gesperrt. Sie sind mehr, mehr, mehr, mehr, mehrfach geschädigt. Sie wären gerne schwarz, doch das geht nicht, das geht nicht. Anne-Marie wird übermorgen 20. Schöne blonde Haare und ökologische Ansicht. Anni geht auf Demos gegen rechts, denn sie ist gegen Hetzen. Schreit laut: Deutschland verrecke! Anni war in Chemnitz beim großen Open Air. Mittlerweile sagt sie allen Ernstes: Ja, Mann, wir sind mehr. 2 Tage später immer noch auf Slow-Mo-Dro gepostet. Hashtag ich bin hier, Foto mit Monchi oben ohne. Anni will einen Partner, der sie vor Gefahr beschützt, aber gleichzeitig nicht dominant und zu stark für sie ist. Er muss tolerant, sensibel, gender und antifaschist sein, also bummt sie jetzt mit Hakan vom McFit. Sie mag keine weißen Männer, scheiß Patriarchat. Außerdem haben die damals doch die Schwarzen versklavt. Die will sich fürs FSJ jetzt in Afrika melden. Anni Anfang 20 von den Antifa-Helden. Sie sind mehr, mehr, mehr, weil die Mehrheit sich nicht wehrt. Sie sind mehr, mehr, mehr, denn die Mehrheit ist gesperrt. Sie sind mehr, mehr, mehr, mehr, mehrfach geschädigt. Sie wären gerne schwarz, doch das geht nicht, das geht nicht. Sie sind mehr, mehr, mehr, weil die Mehrheit sich nicht wehrt. Sie sind mehr, mehr, mehr, denn die Mehrheit ist gesperrt. Sie sind mehr, mehr, mehr, mehr, mehrfach geschädigt. Sie wären gerne schwarz, doch das geht nicht, das geht nicht. Uwe Ende 40, keine Perspektive. Haare weg, Job verloren, Ehe in der Krise. Frau ist mit einem Mann aus Eritrea zusammen und holt sich nach der Scheidung die Hälfte von allem. Uwes Psychologe sagt, erstmal Ruhe bewahren, verschreibt Seroquel 500 Milligramm zum Runterfahren. Wer jetzt glaubt, der arme Mann ist leid, sich selbst zu belügen. Uwe Ende 40 wird immer noch die Grüne. Sie sind mehr, mehr, mehr, weil die Mehrheit sich nicht wehrt. Sie sind mehr, mehr, mehr, denn die Mehrheit ist gesperrt. Sie sind mehr, mehr, mehr, mehr, mehrfach geschädigt. Sie wären gerne schwarz, doch das geht nicht, das geht nicht. Sie sind mehr, mehr, mehr, weil die Mehrheit sich nicht wehrt. Sie sind mehr, mehr, mehr, denn die Mehrheit ist gesperrt. Sie sind mehr, mehr, mehr, mehr, mehrfach geschädigt. Sie wären gerne schwarz, doch das geht nicht, das geht nicht.